Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Du wisst Bescheid, du ja. Du wisst Bescheid, ja. Ja. Mein Leben war die Hölle, ja. Doch jetzt bin ich im Paradies, ja. Mein bester Freund war Lucifer, ja. Doch jetzt haben mich die Engel lieb, ja. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Hä? Wer hätte das gedacht? Ja, ja. Wer hätte das gedacht? Weil die Lichter, Lichter, Lichter, Lichter, Lichter, Lichter blenden meine Sicht, ja. Trinke, verliere mein Gleichgewicht, ja. Ich komm in den Club heute mit deinem Chick, ja. Ja. Kaufe mir Diamantenzähne, ja. Verkaufe niemals meine Seele, ja. Es sei denn, es gibt genug Knete, ja. Ja. Der Teufel hat uns in der Hand, Dicker, ja. Ja, ja. Zu viel Kohle verliert den Verstand, Dicker, ja. Ja, ja. Zu viel Kohle verliert den Verstand, es geht alles zu schnell, es geht nur um das Geld. Kaufe Coco Chanel, Dicker, kauf ja ein Prez, ja, ja, ja. Ja. Zu viel Scheine, ja, wir übertreiben. Gucci, Louis, kann mich nicht entscheiden. Nimm mal beides, Dicker, nimm mal beides, ja, nimm mal beides, ja. Fahr zu Rolex, brauch ne neue Uhr, ja. Fahr zu Rolex, brauch ne neue Uhr. Wir den Kinder ackern für die teuren Schuhe, ja, ja. Mein Leben war die Hölle, ja. Doch jetzt bin ich im Paradies, ja. Mein bester Freund war Lucifer, ja. Doch jetzt haben mich die Engel lieb, ja. Wer hätte das gedacht? Hä? Wer hätte das gedacht? Hä? Wer hätte das gedacht? Ja, ja. Wer hätte das gedacht? Ja, 20 für Grills, ja. 15 die Rollie, ja. Keine Freunde, nenn mich nicht dein Homie. Ich kill euch alle, ja, ja, ja. Monster Cody, ich hol die Punkte für mein Team. Bro, nenn mich Kobe. Arbeite gut, bin ein Profi, ja. Ihr seid oldschool, so wie Nokia. THC, Free Mosi, ja. Liefert die Bretter wie Obi, ja. Zu viel am Puffen, ja, keine Luft. Dicker, wir haben was erreicht, ja. Du bist am Hassen, du kleiner Hund. Ja, wir werden jetzt reich, ja. Platz 2 in den Charts, ja. Stay high, das Label, ja. Acker nur noch jeden Tag, ja. Stürmer so wie Garrett Bale, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Deine Bitch, ja, sie kennt mich. Stay high, Dicker, stay high. Ja, wir bleiben independent. Hab meine Träume erfüllt, ja. Kauf mir ein Haus auf Sylt, ja. Keiner von euch hält mich unten, nein. Ich mach immer noch das, was ich will, ja. Nicht mehr lange, ja, mein Album kommt. Oh, Tiffany, ja. Für dich schreibe ich jeden Tag ein Song. Oh, Tiffany, ja. Zu viel Codein. Die kleine Bitch, ja, sie wird gern probieren. Sie liebt mein ganzes Gold, ja. 500 Joints gerollt, ja. Ich scheiß auf eure Party. Jetzt habt ihr, was ihr wollt, ja. Nein, ich hör nicht auf, nein. So wie Ronnie Bolt, ja. Dicker, fühl mich wie der Pate. Dicker, wir gehen nicht mal schlafen, ja. Schreib meine Tracks im Turbus. Dicker, ja, wir sind die Zukunft. Ihr wisst, wie ich heute geh sowieso. Mr. T, Jimmy Torrio, ja. Mein Leben war die Hölle, ja. Doch jetzt bin ich im Paradies, ja. Mein bester Freund war Lucifer, ja. Doch jetzt haben mich die Engel lieb, ja. Wer hätte das gedacht? Hä? Wer hätte das gedacht?